der gleichen Stufe stehen und ich in deinen schönen Augen meine Zukunft sehe. Ist, wenn aus unseren Herzen Funken sprühen und wir uns ohne einen Tropfen Alkohol betrunken fühlen. Ist mal leise, mal laut, das weiß ich jetzt auch, darum schrei ich es raus, dass ich dich. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch. Diese. Ich bin im siebten Himmel, ich glaub. Das ist die. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat. Diese. Weil ich dich. So ist die. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch. Diese. Ich hoffe, du findest sie auch. Die große. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat. Diese. Weil ich dich. Diese. Ist, wenn ich an dich denk und es mir gut geht. Und wie dieser Kloß in meinem Hals, wenn du fehlst. Ist aufeinander Rücksicht zu nehmen und immer wieder auch der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Diese ist den anderen nicht zu erdrücken und auch mal Schmerzen auszuhalten, nur um dich zu beschützen. Ich glaube, bedeutet alles zu teilen und sich beim Liebe machen nicht zu beeilen. Ich bin mir sicher, diese heißt einander vertrauen, dem anderen glauben. Man sieht die Welt mit anderen Augen. Ich weiß, die ist mal leise, mal laut. Das weiß ich jetzt auch, darum schrei ich es raus, dass ich dich. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch. Diese. Ich bin im siebten Himmel, ich glaub. Das ist die. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat. Diese. Weil ich dich. So ist die. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch. Diese. Ich hoffe, du findest sie auch. Die große. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat. Diese. Weil ich dich. Diese. Ist, wenn du weißt, was du am anderen hast. Und nicht wegen jeder kleinen Streiterei den anderen hast. Den Rechner auch mal runterfahren. Und dass wir immer noch zusammen sind in 100 Jahren, ist schuld daran, dass man nicht mehr schlafen will. Weil das wahre Leben schöner ist als jeder Traum. Ist mal leise, mal laut, das weiß ich jetzt auch. Darum schrei ich es raus, dass ich dich. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch. Diese. Ich bin im siebten Himmel, ich glaub. Das ist die. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat. Diese. Weil ich dich. So ist die. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch. Diese. Ich hoffe, du findest sie auch. Die große. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat. Diese. Weil ich dich. Diese. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch. Diese. Ich bin im siebten Himmel, ich glaub. Das ist die. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat. Diese. Weil ich dich. So ist die. Ich spür dieses Kribbeln im Bauch. Diese. Ich hoffe, du findest sie auch. Die große. Guck mal, was sie mit mir gemacht hat. Diese.